dann langsam, langsam ist es soweit. Ich nehme an, dass wir sind so jetzt sehr kleine Familie, aber alle sind vertraut miteinander. Wolfgang ist auch da. Und so, wir fangen, indem wir so beschränkte Zahl sind, wir fangen an mit so ein bisschen praktische Seite, ja. Und Der Wolfgang hätte auch so, noch eine Frage zum letzten Mal. okay, bitte. Genau, die hat er mir geschickt. Und zwar, es fragt er, habe ich das letztes Mal richtig verstanden, dass die Übung der Kasina-Meditation in der Theravada-Tradition die Grundlage dafür bildet, dass man die Konzentration ins Unbegrenzte ausdehnen kann? Und gibt Ja, das ist richtig. Mahayana auch so eine Technik? Ja, das ist natürlich richtig, indem man die Kasinas übt. Und wir, als ich die Ausbildung gemacht habe in Burma, man muss unbedingt die Kasinas alle, am besten alle 10 Kasinas üben. Jeden Tag bekommt man eine. Das ist nicht so schwer, wenn man eine geübt hat bis vierte Jhana, dann kann man gleich einen Tag eine andere Kasina lernen. Das ist nicht schwer. Normalerweise in Visuddhimagga fängt man an mit Erde-Kasina. Und dann Wasser-Kasina, dann Feuer-Kasina, dann Windcasina, dann begrenzte leeres Raumcasina, dann Lichtcasina und dann die 4 Grundfarbencasinas, 10 Casinas. Und die sind alle, kann man benutzen, damit man das Objekt so groß macht, wie es nur groß sein kann. Und wieder so klein wie so ein Punkt einfach. Und das normalerweise übt man nur mit den Kasinas. Und jetzt gibt es die vier Brahma-Viharas, unbegrenzte vier unbegrenzte Geister, kann man sagen. Und da ist auch das Objekt ist grenzlos. Aber ich werde heute erklären, unbegrenzte Objekt sind dann alle Wesen. Das heißt, wir haben Wesen als Grundobjekt. Und Wesen sind unendlich. Und so auch Objekt ist unendlich. Aber die vier Brahma-Viharas sind auf Konzentration, Objekt der Konzentration ist nicht ein konkretes Objekt. Es sind alle Wesen und es ist basiert auf ein Gefühl, das sich an alle Wesen verbreitet. Ohne Ausnahme. Und die wichtigsten Wesen sind natürlich die Menschen, indem wir Menschen sind und nur wir Menschen sozusagen brauchen diese vier Viharas-Übung, damit wir unsere Wahrnehmung ändern. Und wenn wir auch positiv als Menschen wirken möchten, müssen wir unsere Wahrnehmung ändern. Wenn wir in höhere Sphären, in Dhyana, unsere Wahrnehmung vergrößern möchten, auch diese vier edlen Zustände sind ideal. Und dann diese vier edlen Zustände sind auch, wir werden darüber dann reden können, sind auch mit Praxis von den formlosen Objekten verbunden. Indem die Versenkung in Metta heute dann, vielleicht das ist sehr praktisch für alle, heute dann reden wir über Metta. Metta heißt Liebe oder Freundschaft wörtlich. Und eigentlich Übung von unendlicher Geist von Freundschaft oder von Liebe ist die Grundlage für Übung von Mitgefühl, Freude und sozusagen Upeksha, was man mit Loslassen übersetzen kann, indem wir kein bessere Übersetzung finden können. Loslassen ist fein. Aber wir sollten auch im Geist die ursprüngliche Bedeutung auch in Sicht haben. Upeksha heißt eigentlich aus der Nähe sehen, und aus der Nähe sehen ist, nichts ist wert, dass man damit anhaftet. Kein Objekt ist wert dafür, dass man haftet. Also nicht haften ist dann auch die Reinigung von Liebe, von Mitgefühl und von Freude. Wenn wir haften, dann diese Liebe, Mitgefühl und Freude werden in Gefahr, dass sie durch Unreinheiten des Geistes befleckt wurden. Unreinheiten des Geistes sind basiert auf Drishti und Tanha oder Trishna. Drishti heißt Anhaftung an eigene Ansichten und Trishna heißt Begierde eigentlich, also Durst, Durst nach den Objekten. Indem wir Anhaftung an unsere Ansichten haben und Durst an Objekte, dann auch wenn wir positive Zustände des Geistes haben, die werden sozusagen in Gefahr von Kleshas, von Unreinheiten des Geistes, die dann von den Objekten in Geist strömen und von dem Geist wieder in die Objekte. Das sind diese Strömung von Unreinheiten von den Objekten und zu den Objekten, hat auch im Buddhismus technisches Wort, das heißt Ashrava, Einflüsse. Indem wir noch mit Samsara an Samsara gebunden sind. Wir haben alle diese Tendenz von Strömung von Unreinheiten gegenüber Objekten und von Objekten werden wir wieder bedingte Entstehung, werden wir so Subjekt oder Objekt von Unreinheiten. Und das kann man nur vermeiden, indem man diese Übung von Upeksha von Loslassen übt. Dann Upeksha macht die andere positive Gefühle völlig rein. Und jetzt, letztes Mal, wir haben ein bisschen über die Übung von Mitgefühl gesprochen. Mitgefühl ist Grundlage für Bodhicitta. Wenn wir Bodhicitta üben, wir üben Bodhicitta, indem wir Mitgefühl zu großen Mitgefühl ändern. Große Mitgefühl heißt, dass wir durch große Weisheit, Pragya-Paramita oder Vollkommenheit von Weisheit, was wird übersetzt als transzendentale Weisheit. Aber transzendentale Weisheit ist nicht dualistisch, deswegen ist wahrscheinlich nicht die beste Übersetzung. Man am besten übersetzt Vollkommenheit von Weisheit. Vollkommenheit von Weisheit ist nicht dualistisch. Man will nicht weg von der Welt. Man meditiert über die Welt als etwas, was sich nicht von in Grund Bedeutung nicht von Samsara, von der Welt verschieden sein kann. Es ist auch nicht gleich, auch nicht verschieden. Und das ist, wenn man das versteht, das ist eigentlich die tiefe Bedeutung von bedingten Entstehung, was der Buddha unter dem Bodhi-Baum allen buddhistischen Traditionen nach realisiert hat. Diese bedingte Entstehung erlaubt keine Auffassung von Ich und was dem Ich gehört und in der Mahayana nicht-dualistische Lehre auch Verständnis, dass nicht nur ich durch Leerheit bestimmt ist, also durch Ichlosigkeit bestimmt ist, aber auch alle Phänomene, alle Dharmas sind vollkommen selbstlos, indem sie keine eigene Natur haben können, keine eigene Charakteristiken haben können. Die sind die Eigenschaften der Phänomene sind von anderen Phänomenen bestimmt. Die haben keine eigene Eigenschaften. Und die einzige Phänomen, das eigene Eigenschaften hat, ist eigentlich die Mangel an eigenen Eigenschaften. Und das heißt dann Soheit. Buddha ist einer, der kommt in Soheit und geht in Soheit. Jetzt, die Natur der Dinge, die Natur der Phänomene ist eben Soheit. Ja, aber wir sehen es nicht, deswegen wir nehmen die Ewigkeit als etwas getrennt von diese Vergänglichkeit, das wir erleben. Deswegen, wir haben noch nicht Vollkommenheit von Weisheit. Vollkommenheit von Weisheit heißt, dass die Trennung von Phänomenen ist immer relativ. Es kann nicht etwas, was wirklich da ist, sein. Und was relativ ist, ist zwar da, aber nicht im wahren Sinne. Im wahren Sinne, was da ist eben nur und bloß die Soheit. Und die Soheit ist etwas, was eben ewig ist, aber existiert auch in den Phänomenen. Und das sehen wir nicht. Aber wir lernen, indem wir Herz-Sutra rezitieren, wir lesen immer mehr in China, Tibet, auch Diamant-Sutra wird immer rezitiert. Und am besten, wenn man sich Zeit nimmt, dann auch die große Vollkommenheit von Weisheit-Sutras in 25.000 Versen oder in größte, was Xuanzang übersetzt hat in Chinesisch, in 100.000 Versen. Und was eigentlich gelehrt wird, ist, was im Kurzen und im Essenz Herz-Sutra erklärt. Die fünf Aggregate sind Leerheit, die Augen sind Leerheit, was wir mit den Augen und so weiter, mit den sechs Sinnen sehen, ist auch Klarheit. Und alle Unterschiede machen Sinn nur in Leerheit. Wenn wir Leerheit verlassen, dann die Unterschiede haben überhaupt keinen Sinn, in der indischen Philosophie, was existiert, muss eigene Eigenschaften haben. Wenn man etwas eigene Eigenschaften hat, dann es kann sich nicht ändern. Und alles, was wir in der Welt erfahren mit den Sinnen, ist eigentlich Änderung. Und Änderung ist die relative Wahrheit. Und die relative Wahrheit nach der buddhistischen Lehre, besonders in der Interpretation von Mahayana, die wahre Wahrheit, die Wahrheit von Nirvana oder von nicht-dualistischen Nirvana in dieser Tradition, verhüllt. Samvati ist das, was verhüllt die wahre Wahrheit. Und die wahre Wahrheit ist, dass wir schon von Anfang an in Nirvana sind. Die Natur des Geistes ist eben Nirvana, indem es Soheit ist. Es nur spiegelt die Realität. Und was wir erleben aus Realität, sind eigentlich nur die Bilder in dem Spiegel des Geistes. Jetzt, wir kommen zu, heute erkläre ich ein bisschen über die Übung von Metta, Liebe, oder wörtlich Metta bedeutet Freundschaft. Nach der buddhistischen Verfassung, die wahre Liebe ist Freundschaft. Wenn man gute Beziehungen haben möchte, auch in der Familie, auch in der Arbeit, auch in der Gesellschaft, auch in der Welt und auch mit sich selbst und mit dem wahren Selbst, was eigentlich in dieser Tradition nichts anderes als Nirvana ist, gute Beziehungen haben möchte, muss man unbedingt diese Fähigkeit von Freundschaft immer weiter vertiefen. Die Fähigkeit von Freundschaft ist die Fähigkeit, mit sich selbst und mit allen anderen, Mitmenschen und Mitwesen und auch mit unserer, sozusagen mit unserer Umwelt und auch mit der höchsten Realität. Wir haben positive Beziehungen durch Liebe im Sinne von Freundschaft. Und Freundschaft, wahre Freundschaft ist in dieser Auffassung, wahre Freundschaft ist, dass man die Fähigkeit hat, sich selbst vergessen und für die andere nützlich sein möchte, indem man nicht die Sachen für sich möchte. Der wahre Freund, man erfährt, wenn man in Not ist. Nicht wahr? Wenn wir wahre Freunde haben, wann erleben wir das? Wenn wir in Not sind. Der Freund in Not ist der wahre Freund. Jetzt, nach der buddhistischen Lehre, wir sind alle in Not, indem wir sozusagen Opfer der Welt sind, Opfer der Vergänglichkeit. Wir sind alle in Not. Indem wir alle in Not sind und wir verstehen, dass wir alle in Not sind, dann wir wollen, dass damit wir als Bodhisattva Mitgefühl zu allen Wesen üben, wir müssen große Liebe haben. Wenn wir nicht große Liebe haben, wir werden nicht imstande, an uns selbst verzichten und für Wohl von anderen tätig sein. Es ist unmöglich. Sich selbst vergessen heißt nicht, dass man nichts für sich macht. Man muss auch für sich machen, aber so wie die Moralität von Kant, der alte gute Immanuel Kant, die muss universal sein. Was wirklich gut für mich ist, ist auch gut für alle anderen. Und was gut für mich ist, ist, dass ich glücklich bin. Alle Wesen ohne Ausnahme wollen glücklich sein. Das ist der erste Gedanke von allen Wesen. Sogar die Ameisen, die Bienen, die Vögel, die Tiere, die Götter, alle wollen glücklich sein. Aber unsere Fähigkeit, glücklich zu sein, ist nicht von unserer Entscheidung, nicht nur von unserer Entscheidung abhängig, ist von den Umständen abhängig. So die Umstände, unsere Umstände sind andere, dann unsere Vorstellung von Glück ist andere, die von Tieren, von Fischen, von Göttern ist auch andere, was wir für Glück betrachten für die Götter ist Leiden, was wir für Glück betrachten, ist für die Tiere Leiden, weil sie können nicht sich an Intelligenz richten, sie richten sich an Instinkten. was eigentlich vollkommen richtig ist, damit sie überleben. Aber wir haben ein bisschen mehr, indem wir uns nicht richten nur nach den Instinkten, wir richten uns auch nach, was unsere Intelligenz als Glückseligkeit versteht. Und unsere Intelligenz, indem wir, ist mehr entwickelt als die von den Tieren, aber weniger entwickelt als die von den Göttern, dann wir haben größere Fähigkeit von Glückseligkeit als die Tiere, aber kleinere Fähigkeit für Glückseligkeit als die Götter, indem wir unsere Sinnen sind nicht so klar. Die Götter haben sehr, sehr klare Sinnen. Immer die Sinnen sind vollkommen offen, geöffnet. Unsere Sinnen sind blockiert. Und die Sinnen von den Tieren, einige Sinnen sind mehr entwickelt als unsere, aber mentale Sinn ist nicht so entwickelt. Und mentale Sinn ist viel feiner als die fünf anderen Sinnen. Die Feinheit ist Resultat von mentalen Sinn. Wenn wir mentale Sinn ist entwickelt, wir können, das ist auch paradox, wir können die fünf Sinnen, sehen, hören und so weiter, viel besser anwenden, als wenn mentale Bewusstsein nicht entwickelt ist. Jetzt, Grundobjekt von den vier edlen Gemütern oder Zuständen des Geistes, Gemüt und Zustand des Geistes sind hier gleich. Diese positive Zustände des Geistes oder des Gemüts existieren auch in Sphäre von die von Sinnen, fünf Sinnen dominiert ist, also unsere Sphäre existiert auch in Sphäre der Götter, die von mentalen Sinn beherrscht sind, also höhere Götter, die heißen Brahma, und auch in grenzlose Welt, auch diese positive Gemüter existieren. Also die sind in drei Sphären von Wahrnehmung. Jetzt in der Lehre von Grundlehre von den Schülern, einzige Objekt von Liebe, Mitgefühl, Freude und Entsagung sind die Wesen, Satta. Wesen ist einer, wörtlich nach der Pali-Sprache, Wesen, Satta ist einer, der anhaftet, in der wir anhaften an die fünf Aggregaten von Existenz, an Formen, an Empfindungen, an Wahrnehmungen, an Wille und Willeformationen und ein Verschied der Geist, das unterscheidet. Indem wir anhaften, dann sind wir Wesen. Wenn wir nicht mehr anhaften, sind wir Buddhas. Entweder Arahat Buddha oder Buddha für sich selbst oder höchste nicht-dualistische Buddha, der vollkommen, der Buddha der Vollkommenheit der Weisheit und Vollkommenheit von Mitgefühl realisiert hat. Und auch die Mittel dafür. Das sind die Vollkommenheiten, 6 oder 10 Vollkommenheiten, die wir zur Perfektion bringen müssen, damit wir große Buddha werden. Arahat ist noch nicht der größte Buddha. Und je mehr Vollkommenheiten der Arahat hat, desto mehr nähert sich er zu diesem Zustand. Das ist erklärt sogar in Theravada, in Kommentar zu den Suttas. So, wir haben kleine Arahats, große Arahats und größte, noch größere Arahat, das ist der Buddha für sich selbst, und größte aller Arahaten, der hat der mit Dharma identisch ist, mit Soheit identisch ist, das ist der vollkommen Buddha. Drei Sorten von Buddha, drei Idealen in unserer Übung zur Erleuchtung. Und diese Idealen dann auch bestimmen eigentlich, wie wir üben. Jetzt, wenn wir Liebe üben und auch die anderen Zustände von Perfektion in Gemüt, von inner Gemüt, von positive Gemüt, Liebe, Mitgefühl, Freude und Loslassen. Wenn wir Perfektion üben in diesen Gefühlen, dann wir in der nicht-dualistischen Lehre, wir dann verweitern, machen weiter und weiter das Gebiet von Liebe, Mitgefühl, Freude und Loslassen, in dem Objekt von Liebe und so weiter werden nicht nur die Wesen, das ist Grundobjekt, das man unbedingt meistern muss, aber auch alle Phänomene, das heißt Dharmas, und auch sozusagen die höchste Realität, was dann Soheit ist oder große Nirvana ist oder die Soheit des Geistes ist oder die wahre Natur der Dinge, wie sie wirklich sind, ist. Das sind Synonyme eigentlich. Was heißt das? Wenn wir große Liebe üben und nach der Mahayana-Lehre, so zum Beispiel Vimalakirti Sutra, oder die Surangama Sutra gibt es auch Erwähnung. Und andere Mahayana Sutras, diese Grundobjekt von Liebe und Mitgefühl sind natürlich bleiben die Wesen, aber wir verweitern das Objekt, indem wir unsere Umgebung, die alle Dinge auch, jetzt besonders wichtig für unsere Welt, jetzt die Bedingungen in der Welt werden immer, immer mehr die Umweltverschmutzung und so weiter bedingt, die dann kommen, die zunehmende Zahl von Katastrophen kommen. Gestern, wir hatten hier vorgestern und gestern großer Sturm. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war. Auch hier bei uns Elektrizität ist ausgeschaltet. Vielleicht 24 Stunden waren wir ohne Wasser und Elektrizität. Und es war wirklich mächtig. Alles hat gezittert, was zittern kann. Und Bäume sind gefallen auf diese Elektrizitätsverbindungen. Und gab es viele Unbequemheiten. Und wahrscheinlich in Zukunft wird es noch zunehmen, indem die Temperatur immer wird höher, von Seewasser und so weiter. Dann wir können nichts Gutes erwarten und besonders nicht zu heutiger Zeit, wenn es so viele Konflikte in der Welt gibt, in denen ganze Welt jetzt mehr und mehr verwickelt wird. Wir können uns nicht mehr wehren von dieser Verwirklichung in Konflikten, die es unmöglich machen, dass wir zusammen für Besserung von Umwelt arbeiten. Und das ist genau, weil diese in Mahayana schon vor 2000 Jahren, sie haben Gedanke, da, dass die Liebe soll sich nicht nur an Wesen verbreiten, aber auch an alle Dinge, auch die Umwelt, in der wir leben. Ich kann eine schöne Geschichte erzählen von dem, was ich in Japan erlebt habe, damit ich ein bisschen meinen Vortrag ein bisschen interessanter mache. Als ich in Japan als Zen-Mönch gelebt habe, eigentlich in Japan wird man nicht Mönch in dem Sinne von, dass man die Gelübde von Bhikkhu an sich nimmt. Man wird einfach, nimmt einfach Gelübde von Bodhisattva, nicht von Mönch. Deswegen, die Mönche in Japan achten sehr oft nicht mehr als die Mönch Gelübde. Sie trinken Alkohol und sie, wenn es zu, im Kloster essen sie nicht Fleisch, aber draußen sie können Fleisch essen. Sie sind auch nicht an diese an Koschheit heißt das, ne? An Zölibat verbunden. So, also in Japan übt man als Zen-Mönch und Zen-Mönche, diese Zen-Mönche-Tradition ist sehr eng mit japanischer Geschichte verbunden. Die meisten, die Samurai, die waren alle sozusagen, fast alle haben Zen geübt oder Reinheit mit Zen. Und so in Japan. Dann bin ich, wie wir üblich machen, im Winter in Theravada machen wir 3 Monate Meditations, so man sich zurückzieht und nur Meditation übt und bleibt im Kloster, während Regenzeit, ja, Wasser. In Japan, China, wo das Klima, oder Korea, wo das Klima kalt ist, dann diese 3 Monate, wo man sich zurückzieht und im Kloster bleibt, ist im Winter. Da 3 Monate bleibt man im Kloster, man geht kaum draußen. Und wenn man draußen geht, dann geht man betteln. Ja? Der Lehrer geht vorne und ruft ho, ho, ho, ho. Und dann die alle Mönche gehen hinter ihn, und auch schreien ho und gehen durch Dorf oder Stadt und betteln nicht für Essen, so wie es üblich ist, sondern für Geld. Geld wird gesammelt. Und dann Klöster, dann kauft dafür die Sachen, die nötig sind. Und die Mönche alle halten Schal, und die Bauern oder im Dorf, die Stadtbewohner, dann werfen Münzen in Schal. Und die Klöster in Japan sind meistens an Seite von Berg. Dann geht man runter, und runter ist eine Stadt oder Dorf, wo man dann betteln geht, jede 2 oder 3 Tage und manchmal jeden Tag, wenn der Kloster Geld braucht, um Sachen zu kaufen. Dann geht man manchmal jeden Tag zu betteln. Und indem man nach unten gehen muss und zu derselben Zeit es schneit oder regnet, das ist im Winter, dann es ist sehr rutschig. Und unser Lehrer, der Harada Sekei Roshi, ist gerutscht auf einen großen Stein und hat sich sehr, sehr weh getan. Sein Rücken war blau. Und wie hat er reagiert, damit er uns lehrt? Er hat diesen Stein gestreichelt mit Zartheit und hat er gesagt: So schöne Stein, so glatt, und hat ihn gestreichelt, um uns zu zeigen, dass diese Liebe muss man auch zu der Umgebung entwickeln, nicht nur zu den Menschen. Das ist eine sehr wichtige Seite von das viel mehr in Mahayana Lehre entwickelt wird. Man findet nicht viel darüber in was man Grundschriften nennt oder Theravada-Schriften, was immer. So, nicht nur Menschen, nicht nur Wesen, sondern auch die Dinge sollen in Betracht sein als Objekte der Liebe. Sehr wichtig, besonders in China, Japan, Korea. Ästhetik auch gehört. Sehr wichtiger Teil von Leben im Kloster ist Ästhetik. Sehr die Harmonie mit der Umgebung. Sehr wichtig. Das wird nicht so viel in Theravada-Ländern betont, aber sehr betont, besonders in Fernostkultur. Die Umgebung und ist eine Liebe zur Umgebung, ist ein Teil von Religion, sagen wir. Das ist auch in Taoismus, auch in Konfuzianismus, auch in Buddhismus gemeinsam. Indem wir Produkt sind von Umgebung, wir sollen immer Liebe zur Umgebung üben und wir üben es dadurch, dass wir in Harmonie mit der Umgebung leben. Und das ist dann auch Freundschaft, ein Teil von Freundschaft. Und nächster Teil von Freundschaft ist, dass man Freundschaft zu höchster Realität entwickelt. Höchste Realität ist das, nicht nur das, was diese Leiden von Welt transzendiert, aber die höchste Realität ist auch das, was uns schützt, was uns Sicherheit gibt, was uns Stärke gibt, indem wir Liebe zu höchster Wahrheit haben. Wir sozusagen bekommen innere Stärke und wir bekommen alle gute Leidenschaften, die dann mit weiterer Entwicklung von dem Verständnis von Shraddha, von Shraddha heißt Glaube, oder es ist nicht nur Glaube, es ist auch Weisheit. Glaube ist Weisheit. Wir haben in Religion, wir haben nur Weisheit, indem wir denken, dass unsere Fähigkeiten sind begrenzt und wir erfahren nur einen kleinen Teil von Weisheit, diese Weisheit als Ganze, und Weisheit ist das, was Ganze sozusagen entblößt, ist von diesem differenzierenden Geist nicht möglich. Differenzierenden Geist kann nicht die Weisheit im Ganzen realisieren. Man braucht Glaube. Und Glaube hier ist in dem Sinne von Vertrauen. Für Buddhisten ist dann Vertrauen in Nirvana, für nicht-dualistische Verständnis, nicht-dualistische Nirvana, Soheit. So die Liebe im Sinne von Mahayana wird nicht nur an Wesen verbreitet, aber auch an die Umwelt, an alle Dinge und auch an die höchste Realität. Vertrauen an höchste Realität als das, was uns die Stärke gibt und was uns dann alle anderen Tugenden vermittelt. In diesem Sinne ist es ein bisschen ähnlich mit unserer Tradition, diese jiddische christliche Einfassung von Wahrheit, die dann Stärke bringt und auch alle anderen Tugenden, die dann mit Reinigung von Geist oder Seele, wie es in westlichen Welt genannt wird, verbunden ist. So gut, dann Liebe ist die Grundeigenschaft, die notwendig ist, damit man die anderen positiven Eigenschaften zu Perfektion bringt. Man kann nicht effektiv große Mitgefühl üben ohne Liebe Man kann nicht große Freude üben ohne Liebe. Man kann auch nicht große Entsagung im Sinne von sich selbst vergessen und für die anderen zu wirken. Man kann es nicht schaffen ohne große Liebe. So große Liebe ist die Grundlage sozusagen, wird in Vimalakirti Sutra erklärt und so weiter, ist Grundlage für alle Tugenden. Das ist ein bisschen ähnlich von der christlichen Auffassung. Wenn man sozusagen nicht genug Liebe hat, kann man auch nicht genug Mitgefühl haben, genug Freude haben und genug Entsagung in dem Sinne, dass man für die anderen wirkt und sich selbst vergisst. So, dann jetzt kommen wir zur Übung von Liebe. Übung von Liebe ist eigentlich ein Prozess, dass man immer und immer nach dem Verständnis von Mahayana Sutras immer und immer weiterentwickelt, indem man mehr Intelligenz, mehr Mittel für Erreichung von Erleuchtung sammelt. Und mehr Kraft sammelt, Bala, und mehr Entschluss hat. Desto mehr man diese Eigenschaften entwickelt, auch indem man mehr Sittlichkeit hat, mehr Toleranz hat, mehr Anstrengung hat. Alles ist eigentlich mit Übung von Liebe verbunden. In der Theravada-Tradition, Liebe ist auch ein von den 10 Vollkommenheiten, die man muss zu Vollkommenheit bringen, bevor man großer Arahat wird, also Vollkommenheit von Erleuchtung erreichen kann. Und Vollkommenheit von Erleuchtung ist, dass man alles versagt. Alle nicht versagt, alles aufgibt. Entschuldigung. Ja, wenn man alles aufgeben kann, dann hat man große Liebe erreicht. Nicht leicht. Bodhicharya Avatara, der Shantideva, sagt, dass die volle Erleuchtung ist untrennbar von großer Freigebigkeit. Und große Freigebigkeit lässt sich nicht trennen von Entwicklung von großer Liebe. So, dann Sanskrit, diese positive Auffassung von Liebe, also Liebe ohne Einfluss von Unreinheiten, heißt Maitri. Es ist nicht zufällig, dass der nächste vollkommene Buddha heißt Maitreya. Maitreya ist einer, der Vollkommenheit von Liebe erreicht hat. Es gibt in Mahayana Maitreya Paripriccha Sutra, die Sutra über Fragen von Maitreya, die sagt, dass der Maitreya hat Bodhicitta vor dem Shakyamuni Buddha in sich entstehen lassen. Vor dem Shakyamuni Buddha. Aber Shakyamuni Buddha ist schon in Nirvana eingetreten und der gute Maitreya ist immer in Tushita da. Und wie viel noch Tausende oder Hunderttausende Jahre noch dort bleibt, wir wissen nicht. Aber ein Tag, wenn wir bereit sind, dann er kommt. Und er dann lehrt uns, so die Tradition, diese Lehre von bloßem Bewusstsein, Chittamatrata, das eigentlich basiert ist, als die Existenz von Geist als Soheit, als Wahrheit. Und Wahrheit ist untrennbar von Liebe. Und das hat der Maitreya vollkommen verstanden, deswegen er heißt Maitreya. Und er eilt nicht, in Nirvana einzutreten. Deswegen er übt vor allen Lächeln und Entspannung. Er wird auch besonders in tibetanischer Tradition als Asket dargestellt, aber vor allem ist er einer, der loslassen im Sinne von keine Spannung und Lachen übt. So. Er eilt nicht, in Nirvana einzutreten. Und Maitreya ist in der Tradition, auch in Theravada, mit Vollkommenheit von Kshanti. Kshanti heißt, wir übersetzen als Toleranz, Toleranz, aber es ist nicht nur Toleranz, es ist Fähigkeit, die unangenehme Sachen an sich, also die unangenehme Sachen zu tolerieren, dass jemand sich ärgert, man wird nicht davon betroffen, dass man selbst leidet, man wird nicht davon betroffen. Und vor allem in Mahayana, was wir in Mahayana erreichen möchten, ist nicht individuelle Nirvana, aber Toleranz von Dharma. Und Dharma ist die Soheit. Dharma ist die Leerheit. Und wir wollen nicht die Leerheit tolerieren, weil wir denken, dass unsere unterscheidende Denken, diskriminierende Denken wahr ist. Aber in Soheit die Diskriminierung existiert nicht. Die Sachen sind einfach, wie sie sind. Die werden in dem Spiegel von Geist einfach so gespiegelt, wie sie eben sind, ohne Illusionen. Und das ist die höchste Toleranz. Das heißt nicht, dass Übel nicht übel ist, dass Gut nicht gut ist, aber es ist eben, wie es ist, indem es bedingt ist. Und was bedingt ist, existiert nur in Bezug zu Leerheit. Leerheit ist Mangel an eigenen Eigenschaften. Und Mangel an eigenen Eigenschaften, paradoxisch, im Sinne von Paradox, ist eigentlich die Vollheit, indem wir nicht die Vollheit, Vollkommenheit des Geistes verstehen. Wir sind sozusagen, wir sind von sich selbst entfremdet. Weil nach der Perfektion der Weisheit, wahre Natur des Geistes ist eben Nirvana. In dem Sinne, dass in die wahre Natur des Geistes ist nicht Haftung, ist die Wissensklarheit. Wenn man Wissensklarheit hat, man haftet nicht. Wir haften, indem wir nicht Wissensklarheit haben. Wenn wir Wissensklarheit haben, wir nicht haften. Wenn wir haften, wir haben nicht Wissensklarheit. So die unsere Nichterleuchtung ist nur in Bezug zu Erleuchtung, und Erleuchtung ist nur in Bezug zu Nichterleuchtung. Die zwei existieren nur in Beziehung. Ohne Beziehung existiert nicht. Samsara existiert nur in Beziehung zu Nirvana, Nirvana nur in Beziehung zu Samsara. Die höchste Realität existiert nur in Beziehung zu relativer Realität, relative Realität nur in Beziehung zu höchster Realität. Glück existiert nur in Beziehung zu Leiden, Leiden existiert nur in Beziehung zu Glück. Und so weiter, so weiter. Also, was existiert, existiert nur durch Beziehungen. Und Samsara ist die einzige Realität, die existiert sozusagen in sich selbst. Also, was wir nicht sehen, ist, dass die ein eigene Realität von allen Phänomenen, von unserer Erfahrung, ist nicht verschieden von eigener Realität des Geistes, was Nirvana ist. Jetzt die Übung von Liebe hat auch in der Mahayana-Tradition zu tun mit Entwicklung von diese Weisheit. Übung von Liebe, sogar in Visuddhimagga wird erklärt, ist Übung von Toleranz. Übung von Toleranz ist Übung von Liebe. Desto mehr wir Liebe haben, desto toleranter wir werden. Desto toleranter wir sind, desto mehr Liebe wir haben. Das wird geprägt in Visuddhimagga und wird weiter erklärt in den Mahayana Schriften, besonders Vimalakirti Sutra, so populär in China. In Vimalakirti Sutra, die Weisheit von dem Laien Vimalakirti, ist sogar höher als die unterscheidende Weisheit von den Größen Arahats, Shariputra und so weiter. Weil es sich nicht an Unterscheidung, auch richtige Unterscheidung, richtet. Es richtet sich an Nichtunterscheidung, was die wahre Toleranz ist. So, in Übung von Liebe ist schon eingegliedert Übung von Toleranz. Und wenn Toleranz da ist, was passiert? Wir sind offen zu den anderen. Und wenn wir offen sind zu den anderen, wir wünschen den anderen genauso Glück, wie wir wünschen uns selbst. Und wenn wir in diesem tiefen Sinne, wir unterscheiden unser Glück nicht von Glück von allen anderen Wesen und auch von sozusagen harmonischer Zustand von Umgebung und auch in dem Sinne harmonische Beziehung zu höchster Realität. In höchster Realität darf es kein Gegenteil von Liebe, was Hass ist. Gegenteil von Liebe im Sinne von Freundschaft ist Hass. Also wenn wir Liebe haben, wir können nicht Hass haben. Wenn wir Hass haben, in dem Moment, wenn wir wahre Liebe haben, Hass kann nicht erscheinen. In dem Moment, wenn Hass erscheint oder Pratigha heißt Resistenz, heißt Abwehr gegen Objekten. Wenn es erscheint, in demselben Moment dann die wahre Liebe, die immer mit Toleranz verbunden ist, sozusagen funktioniert nicht völlig, ist geschwächt. So, das Gegenteil von Liebe, das sehr leicht zu sehen ist, ist Hass. Aber das, was Liebe in Gefahr bringt, was Visuddhimagga heißt, nahe Feind von Liebe, ist Raga. Raga ist ein wunderbares Wort in Sanskrit, was sich nicht so leicht übersetzen lässt in anderen Sprachen. Ich weiß nicht, wie sie in Tibetanisch übersetzt haben. Raga ist etwas, was den Geist färbt. Färbt in dem Sinne, dass er nicht frei ist. Er haftet. Wenn der Geist haftet, er ist von dem Objekt gefärbt. Wenn er von dem Objekt gefärbt ist, dann er will ihn, er hat Tendenz, ihn für sich selbst haben, für sich selbst genießen. Wenn der Geist nicht von dem Objekt gefärbt ist, dann er wird diese Tendenz überwinden können. Dann wahre Freundschaft ist, dass man den anderen liebt so, dass man nicht als so eigenen Besitz nimmt, sondern indem man ihn zu Diensten dienen möchte, denn indem man für sein zu seinen Günsten was Gutes machen könnte, machen will. Das heißt in Sanskrit Hita Ashaya. Man wird Hita, das heißt die Vorzug für den anderen, nicht nur für sich selbst. Und was gut ist für die anderen, man wird auch als gut für sich selbst verstehen können. Sehr wichtig. So, Feind von Liebe ist Hass, aber das, was Liebe verdirbt, ist dann, dass Liebe wird gefärbt durch Anhaftung. Und wenn es gefärbt wird durch Anhaftung, dann es gibt immer Gefahr, dass es zu Konflikten führt. Sehr tiefe Lehre in der Tat. In Dhammapada gibt es ein Vers, das sagt: Piyato jayate soko, piyato jayate bhayam, piyato vipamutasa, nati soko, nati bhayam. Wenn jemand was liebt hat, wird man wohl Sorgen haben, wird man wohl Angst haben. Wenn jemand nicht wirklich lieb hat, das heißt an nicht anhaftet in dem Sinne, man hat keine Angst, man hat keine Sorgen. Und es ist, diese Dhammapada Vers ist mit sehr schönen Geschichte verbunden, die erzähle ich jetzt und dann nächstes Mal erzähle ich die Übung von Versenkung in Metta und wie man das entwickelt im Sinne von Mahayana. Aber jetzt mache ich Ende von diesem Vortrag, indem ich erkläre Geschichte in Kommentar zu Dhammapada Vers, den ich gerade rezitiert habe. Also, wenn man jemand lieb hat, dann wird man wohl auch Sorgen haben und Ängste. Wenn nichts ist lieb im Sinne von Anhaftung, man hat keine Ängste, man hat keine Sorgen. Und jetzt die Geschichte. Wunderbare Geschichte. In der Zeit von Buddha, in Kosala, Hauptstadt von Kos in der Zeit von Buddha gab es zwei große Königreiche, Kosala und Magadha. Die Hauptstadt von Magadha war Rajagaha, Hauptstadt von Kosala war Shravasti, und der Buddha hat die meiste Zeit in der Nähe von diesen zwei Städten, größten Stadtstädten von Indien, verbracht hat. Indem er Maximum Wesen zum Wohl sein wollte und Nützen von Nützen sein wollte. Und jetzt der König von Shravasti. Der hieß Pasenadi in Pali, Prasanjit in Sanskrit. Er hatte eine Frau, die hieß Malika. Und diese Malika ist eigentlich Maler. Jeder weiß, was Maler ist. Das ist Maler. Und Malika kam aus einer niedrigen Familie, die dann Malers macht und verkauft. Maler in Indien, wie Sie, wenn Sie kennen, auch ist nicht nur Sonnenmaler, ist auch von Blumen. Die sind sehr üblich, die Kranzen von Blumen, die gibt man dann den Priestern und die gibt man dann den Göttern und so weiter. Und die Familie von Malika, sehr arme Familie, war beschäftigt, dass sie diese Kränzen und Malers erzeugt hat und dann billig auf den Markt verkauft. Was eigentlich sehr niedrige Kaste war in Indien. Und die Malika war so schön, das war die Tochter von dem Vater, der diese Malers als Beruf fabriziert hat. Die war so schön, dass der König hat sich in sie verliebt, obwohl er hatte große Harem. Und er hat sie Hauptfrau gemacht, indem er so verliebt war von ihr und sie war von niedrigerer Familie. Normalerweise der König musste Frauen von Aristokraten, von adligen Familien heiraten. Er hat geheiratet eine Frau von niedrigerer Familie und indem sie viel Leiden als Kind erlebt hat, sie hat verstanden auch das Leiden von den anderen. Derjenige, der selbst Leiden erlebt hat, er ist mehr offen für Leiden von den anderen. Wenn nicht Leiden, dann zu und Frustration durch Leiden, nicht zu Hass, sich entwickelt. Also die Leiden entweder entwickelt sich in Frustration, dann Hass, oder Leiden entwickelt sich zu großer Toleranz. Zwei Wege. Jetzt im Falle von Malika, Leiden hat sich entwickelt zu große Toleranz, indem sie viel Leiden als Kind erlebt hat. Wahrscheinlich wurde sie missbraucht auch, indem sie so schön war. Und was passiert? Der König hat sie in sie verliebt und hat sie die Hauptfrau gemacht und als Hauptfrau, der Sohn sollte dann auch der König werden. Und die Tochter dann, die wieder sollte die zu, nur zu höchste, edelste Familie dann verheiratet. Dann diese Malika, indem sie so viel Leiden als Kind erlebt hat, wenn sie gehört hat, ein Vortrag von Buddha, ist sie dann gleich zu dem Hauptschüler, Laie-Schüler von Buddha geworden. Und jeden Vortrag von Buddha hat sie verfolgt. Und sogar sie könnte sich erinnern an genau, was der Buddha erklärt hat. Und was er erklärt hat, hat sie auch dem Mann, dem König erzählt. Und dadurch, der König hat sich auch dann als Schüler von Buddha gekannt hat. Und dem Buddha geholfen hat. Jetzt, ein Abend, als der König auf sie wartete in dem Raum, in Schlafraum, und sie war sehr spät, dann wie immer, er fragte, was hat heute der Lehrer gelehrt, und sie hat erzählt diesen Vers. Wenn jemand was lieb hat, dann wird man wohl auch Sorgen haben und Hass haben, ne, Sorgen haben und Angst. Wenn man nicht, dann wird man nicht Sorgen haben und Hass. Dann jetzt, der König wartet im Schlafzimmer auf seine Lieblingsfrau und sie sagt sowas, dann er ist gar nicht zufrieden natürlich. Und dann sagt er, wie ist das möglich, so ein weiser Mann sagt solche Dummheit. Na gut, dann er beleidigt sie und sagt, geh, du bist, es ist nicht möglich, was du sagst, das hast du dir selbst ausgedacht, du hast nicht richtig zugehört und geh, ich habe keine Lust. Und dann, er hat sie zu eigenem Zimmer geschickt und dann, er war unruhig danach und konnte gar nicht gut schlafen. Vielleicht, obwohl er eine Begleitung hatte, war er sehr, sehr unruhig und nicht glücklich. Und indem er so verliebt war in die Königin, gleich morgen hat er Bote geschickt, bitte, bitte komm und komm zu mir, ich bin so allein und ohne dich kann ich nicht leben und so. Dann sie kam. Und er sagte, meine Liebe, ist das wirklich wahr, was du gesagt hast? Hat der große Weise gesagt sowas? Dann hat sie gesagt, natürlich, wie kann ich lügen? Dann hat er, wie ist das möglich? Dann hat sie, indem sie sehr intelligent war, voll von Liebe und Mitgefühl, hat sie gesagt, mein Liebling, jetzt stell dir mal vor, dass dein Sohn und deine Tochter sind krank oder sterben. Was wirst du spüren? Dann, er hat gesagt, mein Liebling, ich werde Sorgen haben, ich werde Angst haben. Natürlich werde ich immer unruhig, solange sie in Gefahr sind. Und dann sagt sie, siehst du, mein Liebling, so hat der Buddha eben so erklärt. Und jetzt siehst du selbst, dass es wahr ist in deinem eigenen Beispiel. Dass wenn man etwas lieb ist und wenn lieb hat und wenn man haftet, dann wird man sehr betroffen, wenn das Objekt von Liebe es ihm nicht gut geht. Und es ist natürlich, er wird besorgt, er wird Angst haben. So ist die menschliche Natur. Und der Buddha ist einer, der lehrt die Tatsachen. Ja, so ist es. Es heißt nicht, dass es wahr ist oder nicht wahr ist. Es ist einfach die Tatsache, dass wenn wir etwas lieb haben, dann sind wir natürlich besorgt und haben Angst, wenn das Objekt von unserer Liebe nicht in Leiden ist. Ja? Das ist die Tatsache. Und das heißt nicht, dass man nicht Liebe üben soll. Das heißt nur, dass diese Liebe mit Weisheit blühen kann. Ohne Weisheit wird es, wie ich gesagt habe, Objekt von Einflüssen, von Unreinheiten, die in Geist einfließen und aus dem Geist wieder rausgehen. Und so genau ist die Zeit vorbei. Wir haben ein bisschen die Grundlage jetzt für die Übung von Liebe in wahren Sinne, wie es in der buddhistischen Tradition gelehrt wird, wie es in Grundschriften erklärt ist und wie es sich dann in Mahayana weiterentwickelt. Und nächstes Mal, nach 2 Wochen, wir dann, wenn ich in Kurort bin, dann hoffentlich, wenn das Signal gut ist, dann wir setzen fort und ich lehre dann die Technik von Meditation über Metta und wie diese Technik, wie wird sich weiterentwickeln in Mahayana nach den Mahayana-Schriften. Okay? So machen wir jetzt Schluss. Yuen yi tsukung te puti ichi, woten yi jung sen tiekung chen fo tao. Möge Verdienst von heutigen Vortrag und Praxis sich an alle Wesen verbreiten, damit wir den Zustand von Perfektion erreichen können. Om Mitoba. So, tschüss, alle Freunde. Wolfgang, alles Gute. Und in 2 Wochen sind wir wieder zusammen, kleine Familie. Und bis dann alles Gute und bleiben wir stark. Omitobo.